Wie war dein Leben und Sterben so sanft und meerstille, du vergnügtes Schulmeisterlein Wutz? Der stille laue Himmel eines Nachsommers ging nicht mit Gewölk, sondern mit Duft um dein Leben herum. Deine Epochen waren die Schwankungen und dein Sterben war das Umlegen einer Lilie, deren Blätter auf stehende Blumen flattern. Und schon außer dem Grabe schliefest du sanft. Seit der Schwedenzeit waren die Wutze Schulmeister in Auental und ich glaube nicht, dass einer vom Pfarrer oder von seiner Gemeinde verklagt wurde. Allemal 8 oder 9 Jahre nach der Hochzeit versahen Wutz und Sohn das Amt mit Verstand. Unser Maria Wutz dozierte unter seinem Vater schon in der Woche das ABC, in der er das Buchstabieren erlernte, das nichts taugt. Der Charakter unseres Wutz hatte wie der Unterricht anderer Schulleute etwas Spielendes und Kindisches, aber nicht im Kummer, sondern in der Freude. Allein ich schnüre mir den Fuß mit lauter Wurzeln geflecht und dickicht ein, wenn ich's nicht dadurch wegreiße, dass ich einen gewissen äußerst wichtigen Umstand aus seinem männlichen Alter herausschneide und sogleich jetzo aufsetze. Nachher aber soll ordentlich a priori angefangen und mit dem Schulmeisterlein langsam in den 3 aufsteigenden Zeichen der Altersstufen hinauf und auf der anderen Seite in den 3 niedersteigenden wieder hinabgegangen werden, bis Wutz am Fuße der tiefsten Stufe vor uns ins Grab fällt. Der wichtige Umstand, bei dem uns, wie man behauptet, so viel daran gelegen ist, ihn vorauszuhören, ist nämlich der, dass Wutz eine ganze Bibliothek, wie hätte der Mann sich eine kaufen können, sich eigenhändig schrieb. Sein Schreibzeug war seine Taschendruckerei. Jedes neue Messprodukt, dessen Titel das Meisterlein ansichtig wurde, war nun so gut als geschrieben oder gekauft, denn er setzte sich sogleich hin und machte das Produkt und schenkte es seiner ansehnlichen Büchersammlung, die, wie die heidnischen, aus lauter Handschriften bestand. Er schreibt über alles. Und wenn die gelehrte Welt sich darüber wundert, dass er 5 Wochen nach dem Abdruck der Werthers'schen Leiden einen alten Flederwisch nahm und sich eine harte Spule auszog und damit stehenden Fußes sie schrieb, die Leiden, ganz Deutschland ahmte nachher seine Leiden nach, so wundert sich niemand weniger über die gelehrte Welt als ich. Denn wie kann sie Rousseaus Bekenntnisse gesehen und gelesen haben, die Wutz schrieb und die dato noch unter seinen Papieren liegen? In diesem spricht aber Jean-Jacques Rousseau oder Wutz, das ist einerlei, so von sich, allein mit anderen Einkleidworten, er würde wahrhaftig nicht so dumm sein, dass er Federn nehme und die besten Werke machte, wenn er nichts brauchte, als bloß den Beutel aufzubinden und sie zu erhandeln. Allein er habe nichts darin als 2 schwarze Hemdknöpfe und einen kotigen Kreuzer. Woll er mithin etwas Gescheites lesen, zum Beispiel aus der praktischen Arzneikunde und aus der Krankenuniversalhistorie, so müß er sich an seinen triefenden Fensterstock setzen und den Bettel ersinnen. Jetzt wollen wir wieder in seine Kindheit zurück. Im 10. Jahre verpuppte er sich in einen Alumnus und oberen Quintaner der Stadt Scherau. Sein Examinator muss mein Zeuge sein, dass es keine weiße Schminke ist, die ich meinem Helden anstreiche, wenn ich's zu berichten wage, dass er nur noch 1 Blatt bis zur 4. Deklination zurückzulegen hatte und dass er die ganze Geschlechtsausnahme Thorax, Caudex, Pulexque vor der Quinta wie ein Wecker abrollte. Bloß die Regel wusste er nicht. Unter allen Nischen des Alumneums war nur eine so gescheuert und geordnet, gleich der Prunkküche einer Nürnbergerin, das war seine. Denn zufriedene Menschen sind die ordentlichsten. Er kaufte sich aus seinem Beutel für 2 Kreuzer Nägel und beschlug seine Zelle damit, um für alle Effekten besondere Nägel zu haben. Er schlichtete seine Schreibbücher so lange, bis ihre Rücken so bleirecht aufeinander lagen wie eine preußische Fronte. Und er ging bei Mondschein aus dem Bette und visierte so lange um seine Schuhe herum, bis sie parallel nebeneinander standen. War alles metrisch, so rieb er die Hände, riss die Achseln über die Ohren hinauf, sprang empor, schüttelte sich fast den Kopf herab und lachte ungemein. 100 ägyptische Plagen hält man für keine, bloß weil sie uns nur in der Jugend heimsuchen, wo moralische Wunden und komplizierte Frakturen so hurtig zuheilen wie physische. Grünendes Holz bricht nicht so leicht wie dürres Entzwei. Alle Einrichtungen legen es dar, dass ein Alumneum seiner ältesten Bestimmung nach ein protestantisches Knabenkloster sein soll. Aber dabei sollte man es lassen. Man sollte ein solches Präservationszuchthaus in kein Lustschloss verwandeln wollen. Bloß dem Schulmeisterlein hatte diese Kreuzschule wenig an. Den ganzen Tag freute er sich auf oder über etwas. Vor dem Aufstehen, sagt er, freue ich mich auf das Frühstück. Den ganzen Vormittag aufs Mittagessen, zur Vesperzeit aufs Vesperbrot und abends aufs Nachtbrot. Und so hat der Alumnus Wutz sich stets auf etwas zu spitzen. Trank er tief, so sagt er, das hat meinem Wutz geschmeckt, und strich sich den Magen. Niesete er, so sagte er, helf dir Gott, Wutz. Im fieberfrostigen Novemberwetter letzte er sich auf der Gasse mit der Vormalung des warmen Ofens und mit der närrischen Freude, dass er eine Hand um die andere unter seinem Mantel wie zu Hause stecken hatte. War der Tag gar zu toll und windig. Es gibt für uns Wichte solche Hatztage, wo die ganze Erde ein Hatzhaus ist und wo die Plagen wie spaßhaft gehende Wasserkünste uns bei jedem Schritte anspritzen und einfeuchten. So war das Meisterlein so pfiffig, dass es sich unter das Wetter hinsetzte und sich nichts darum schor. Es war nicht Ergebung, die das unvermeidliche Übel aufnimmt, nicht Abhärtung, die das Ungefühlte trägt, nicht Philosophie, die das Verdünnte verdauet oder Religion, die das Belohnte verwindet, sondern der Gedanke ans warme Bett war's. Abends, dacht er, lieg ich auf alle Fälle, sie mögen mich den ganzen Tag zwicken und hetzen, wie sie wollen, unter meiner warmen Zudeck und drücke die Nase ruhig ans Kopfkissen. 8 Stunden lang. Und kroch er endlich in der letzten Stunde eines solchen Leidenstages unter sein Oberbett. So schüttelte er sich darin, krempte sich mit den Knien bis an den Nabel zusammen und sagte zu sich, siehst du, Wutz, es ist doch vorbei. Ein anderer Paragraph aus der wutzischen Kunst, stets fröhlich zu sein, war sein zweiter Pfiff, stets fröhlich aufzuwachen. Und um dies zu können, bedient er sich eines Dritten und hob immer vom Tage vorher etwas Angenehmes für den Morgen auf. Entweder gebackene Klöße oder ebenso viel äußerst gefährliche Blätter aus dem Robinson, der ihm lieber war als Homer, oder auch junge Vögel oder junge Pflanzen, an denen er am Morgen nachzusehen hatte, wie nachts Federn und Blätter gewachsen. Den Dritten und vielleicht durchdachtesten Paragraphen seiner Kunst, fröhlich zu sein, arbeitete er erst aus, da er Sekundaner ward. Er wurde verliebt. Wenn Venedig, Rom und Wien und die Luststätte Bank sich zusammentäten und mich mit einem solchen Karneval beschenken wollten, der dem beikäme, welcher mitten in der schwarzen Kantorstube in Joditz war, wo wir Kinder von 8 bis 11 forttanzten, so lange währte unsere Faschingszeit, in der wir den Appetit zur Fasnachtshirse versprangen, so machten sich jene Residenzstädte zwar an etwas Unmögliches und Lächerliches, aber doch an nichts so Unmögliches wie dies wäre, wenn sie dem Alumnus Wutz den Fastnachtsmorgen mit seinen Karnevallustbarkeiten wiedergeben wollten, als er als unterer Sekundaner auf Besuch in der Tanz- oder Schulstube seines Vaters am Morgen gegen 10 Uhr ordentlich verliebt wurde. Eine solche Faschingslustbarkeit. Trautes Schulmeisterlein, wo denkst du hin? Aber er dachte an nichts hin als zu Justina, die ich selten oder niemals wie die Auenthaler Justel nennen werde. Da der Alumnus unter dem Tanzen den Augenblick weg hatte, was an der Justel wäre, dass sie ein hübsches, gelenkiges Ding und schon im Briefschreiben und in der Regel Detrien Brüchen und die Patin der Frau Seniorin und in einem Alter von 15 Jahren und nur als eine Gasttänzerin mit in der Stube sei, so tat der Gasttänzer seines Orts, was in solchen Fällen zu tun ist. Er wurde, wie gesagt, verliebt. Schon beim ersten Schleifer flog's wie Fieberhitze an ihn. Unter dem Ordnen zum zweiten, wo er stillstehend die warme Inlage seiner rechten Hand bedachte und befühlte, stieg's unverhältnismäßig. Er tanzte sich augenscheinlich in die Liebe und in ihre Garne hinein. Als sie noch dazu die roten Haubenbänder auseinanderfallen und sie ungemein nachlässig um den nackten Hals zurückflattern ließ, so vernahm er die Bassgeige nicht mehr. Und als sie endlich gar mit einem roten Schnupftuch sich Kühlung vorwedelte und es hinter und vor ihm fliegen ließ, so war ihm nicht mehr zu helfen und hätten die 4 großen und 12 kleinen Propheten zum Fenster hineingepredigt. Denn einem Schnupftuch in einer weiblichen Hand erlag er stets auf der Stelle und ohne weitere Gegenwehr, wie der Löwe dem gedrehten Wagenrade und der Elefant der Maus. Dorfkoketten machen sich aus dem Schnupftuch die nämliche Feldschlange und Kriegsmaschine, die sich die Stadtkoketten aus dem Fächer machen. Aber die Wellen eines Tuchs sind gefälliger als das knackende Truthahnsratschlagen der bunten Streitkolben des Fächers. Auf alle Fälle kann unser Wutz sich damit entschuldigen, dass seines Wissens die Örter öffentlicher Freude, das Herz, für alle Empfindungen, die viel Platz bedürfen, für Aufopferung, für Mut und auch für Liebe, weitermachen. Freilich in den engen Amts- und Arbeitsstuben, auf Rathäusern, in geheimen Kabinetten, liegen unsere Herzen wie auf ebenso vielen Welkboden und Darröfen und runzeln ein. Wutz trug seinen mit dem Gas der Liebe aufgefüllten und emporgetriebenen Herzballon freudig ins Alumneum zurück, ohne jemand eine Silbe zu melden, am wenigsten der Schnupftuchfahnenjunkerin selber, nicht aus Scheu, sondern weil er nie mehr begehrte als die Gegenwart. Er war nur froh, dass er selber verliebt war und dachte an weiter nichts. Mit jedem Besuche machte das Schulmeisterlein seiner Johanna, Therese, Charlotte, Marianne, Clarissa, Heloise, Justel auch ein Geschenk mit einem Pfefferkuchen. Ich halte es für schwer, einer Geliebten einen Pfefferkuchen zu schenken, weil man ihn oft kurz vor der Schenkung selber verzehrt. Hatte nicht Wutz die 3 Kreuzer für den ersten schon bezahlt? Hat er nicht das braune Rektangulum schon in der Tasche und war damit schon bis auf 1 Stunde vor Auental und vor dem Adjudikationstermin gereist? Ja, wurde die süße Votivtafel nicht alle Viertelstunden aus der Tasche gehoben, um zu sehen, ob sie noch viereckig sei? Dies war eben das Unglück. Denn bei diesem Beweis durch Augenschein, den er führte, brach er immer wenige und unbedeutende Mandeln aus dem Kuchen. Dergleichen tat er öfters. Darauf machte er sich, statt an die Quadratur des Zirkels, an das Problem, den gevierteten Zirkel wieder rein herzustellen und biss sauber die 4 rechten Winkel ab und machte ein Achteck, ein Sechzehneck, denn ein Zirkel ist ein unendliches Vieleck. Darauf war nach diesen mathematischen Ausarbeitungen das Vieleck vor keinem Mädchen mehr zu produzieren. Darauf tat Wutz einen Sprung und sagte, ach, ich fress ihn selber. Und heraus war der Seufzer und hinein die geometrische Figur. Es werden wenige schottische Meister, akademische Senate und Magistranten leben, denen nicht ein wahrer Gefallen geschähe, wenn man ihnen zu hören gäbe, durch welchen Maschinengott sich Wutz aus der Sache zog. Durch einen zweiten Pfefferkuchen tat er's, den er allemal als einen Wand- und Taschennachbar des ersten mit einsteckte. Indem er den einen aß, landete der andere ohne Läsionen an, weil er mit dem Zwilling wie mit Brandmauer und Kronwache den anderen beschützte. Das aber sah er in der Folge selber ein, dass er, um nicht einen bloßen Torso oder Atom nach Auental zu transportieren, die Krontruppen oder Pfefferkuchen von Woche zu Woche vermehren müsse. Er wäre Primaner geworden, wäre nicht sein Vater aus unserem Planeten in einen anderen oder in einen Trabanten gerückt. Daher dacht er, die Melioration seines Vaters nachzuahmen und wollte von der Sekundanerbank auf den Lehrstuhl rutschen. Der Kirchenpatron, Herr von Ebern, drängte sich zwischen beide Gerüste und hielt seinen ausgedienten Koch an der Hand, um ihn in sein Amt einzusetzen, dem er gewachsen war, weil es in diesem, ebenso gut wie in seinem vorigen, Spanferkel, die bekanntlich besser schmecken, wenn man sie mit Rutenstreichen tötet, tot zu peitschen und zu apprettieren, obwohl nicht zu essen gab. Herr von Ebern hätte seinen Koch zum Schulmeister investiert, wenn ein geschickter Nachfahrer des Kochs wäre zu haben gewesen. So behielt er den Koch und vozierte den Alumnus, der bisher so gescheit gewesen, dass er verliebt geblieben. Ich berufe mich ganz auf die rühmlichen Zeugnisse, die ich in Händen habe und die Wutz vom Superintendenten auswirkte, weil sein Examen vielleicht eins der rigorosesten und glücklichsten war, wovon ich in neueren Zeiten noch gehört. Musste nicht Wutz das griechische Vaterunser vorbeten, indes das Examinationskollegium seine samtenen Hosen mit einer Glasbürste auskämmte und hernach das lateinische Symbolum Athanasii? Konnte der Examinandus nicht die Bücher der Bibel richtig und Mann für Mann vorzählen, ohne über die gemalten Blumen und Tassen auf dem Kaffeebrette seines frühstückenden Examinators zu stolpern? Musste nicht einen Betteljungen, der bloß auf einen Pfennig aufsah, herumkatechisieren, obgleich der Junge gar nicht wie sein Unterexaminator bestand, sondern wie ein wahres Stückchen Vieh? Musste er nicht seine Fingerspitzen in 5 Töpfe warmes Wasser tunken und den Topf aussuchen, dessen Wasser warm und kalt genug für den Kopf eines Täuflings war? Und musste er nicht zuletzt 3 Gulden und 36 Kreuzer erlegen? Am 13. Mai ging er als Alumnus aus dem Alumneum heraus und als öffentlicher Lehrer in sein Haus hinein. Und aus der zersprengten schwarzen Alumnuspuppe brach ein bunter Schmetterling von Kantor ins Freie hinaus. Am 9. Julius stand er vor dem Auenthaler Altar und wurde kopuliert mit der Justel. Aber der elyseische Zwischenraum zwischen dem 13. Mai und dem 9. Julius. Für keinen Sterblichen fällt ein solches goldenes Alter von 8 Wochen wieder vom Himmel. Bloß für das Meisterlein funkelte der ganze niedergetaute Himmel auf gestirnten Auen der Erde. Es wird uns allen sanft tun, wenn ich diese 8 Wonnewochen oder 2 Wonnemonate weitläufig beschreibe. Sie bestanden aus lauter ähnlichen Tagen. Keine einzige Wolke zog hinter den Häusern herauf. Die ganze Nacht stand die rückende Abendröte unten am Himmel, an welchem die untergehende Sonne allemal wie eine Rose glühend abgeblüht hatte. Um 1 Uhr schlugen schon die Lerchen und die Natur spielte und fantasierte die ganze Nacht auf der Nachtigallenharmonika. In seine Träume tönten die äußeren Melodien hinein, und in ihnen flog er über Blütenträume, denen die Waren vor seinem offenen Fenster ihren Blumenatem liehen. Der tagende Traum rückte ihn sanft, wie die lispelnde Mutter das Kind, aus dem Schlaf ins Erwachen über, und er trat mit trinkender Brust in den Lärm der Natur hinaus, wo die Sonne die Erde von Neuem erschuf und wo beide sich zu einem brausenden Wollust-Weltmeer ineinander ergossen. Aus dieser Morgenflut des Lebens und Freuens kehrte er in sein schwarzes Stübchen zurück und suchte die Kräfte in kleineren Freuden wieder. Er war da über alles froh, über jedes Fenster, über die ausgefegte Stube, über das Frühstück, das mit seinen Amtsrevenüen bestritten wurde, über 7 Uhr, weil er nicht in die Sekunda musste, über seine Mutter, die alle Morgen froh war, dass er Schulmeister geworden und sie nicht aus dem vertrauten Hause fortgemusst. Unter dem Kaffee schnitt er sich, außer den Semmeln, die Federn zur Messiade, die er damals, die 3 letzten Gesänge ausgenommen, gar aussang. Seine größte Sorgfalt verwandte er darauf, dass er die epischen Federn falsch schnitt. Entweder wie Pfähle oder ohne Spalt oder mit einem 2. Extraspalt, der hinausniesete. Denn da alles in Hexametern, und zwar in solchen, die nicht zu verstehen waren, verfasst sein sollte, so musste der Dichter da er es durch keine Bemühung zur geringsten Unverständlichkeit bringen konnte. Er fasste allemal den Augenblick, jede Zeile und jeden Fuß und Päs. Aus Not zum Einfall greifen, dass er die Hexameter ganz unleserlich schrieb, was auch gut war. Durch diese poetische Freiheit bog er dem Verstehen ungezwungen vor. Um 11 Uhr deckte er für seine Vögel und dann für sich und seine Mutter den Tisch mit 4 Schubladen, in welchem mehr war als auf ihm. Er schnitt das Brot und seiner Mutter die weiße Rinde vor, ob er gleich die schwarze nicht gern aß. Oh, meine Freunde, warum kann man denn im Hotel de Bavière und auf dem Römer nicht so vergnügt speisen als am wutzischen Ladentisch? Sogleich nach dem Essen machte er nicht Hexameter, sondern Kochlöffel. Und meine Schwester hat selber 1 Dutzend von ihm. Während seine Mutter das wusch, was er schnitzte, ließen beide ihre Seelen nicht ohne Kost. Sie erzählte ihm die Personalien von sich und seinem Vater vor, von deren Kenntnis ihn seine akademische Laufbahn zu entfernt gehalten, und er schlug den Operationsplan und Bauriss seiner künftigen Haushaltung bescheiden vor ihr auf, weil er sich an dem Gedanken, ein Hausvater zu sein, gar nicht satt kauen konnte. »Ich richte mir«, sagt er, »mein Haushalten ganz vernünftig ein. Ich stelle mir ein Saugschweinchen ein auf die heiligen Feiertage. Es fallen so viel Kartoffeln und Rübenschalen ab, dass man mir es fett macht, man weiß kaum wie. Und auf den Winter muss mir der Schwiegervater ein Füderchen Reisholz einfahren. Und die Stubentür muss total gefüttert und gepolstert werden, denn Mutter unsereins hat seine pädagogischen Arbeiten im Winter und man hält da keine Kälte aus.« Am 29. Mai war noch dazu nach diesen Gesprächen eine Kindtaufe. Es war seine erste. Sie war seine erste Revenue. Und ein großes Einnahmebuch hatte er sich schon auf dem Alumneum dazu geheftet. Er besah und zählte die paar Groschen 20 Mal, als wären sie andere. Am Taufstein stand er in ganzer Parüre. Und die Zuschauer standen auf der Empore und in der herrschaftlichen Loge im Alltagsschmutz. »Es ist mein saurer Schweiß«, sagte er 1/2 Stunde nach dem Aktus, und trank vom Gelde zur ungewöhnlichen Stunde 1 Nössel Bier. Nach dem Aktus und nach der Verdauung ließ er sich den Tisch hinaus unter den Weichselbaum tragen und setzte sich nieder und bossierte noch einige unleserliche Hexameter in seiner Messiade. Sogar während er seinen Schinkenknochen als sein Abendessen abnagte und abfeilte, befeilt er noch einen und den anderen epischen Fuß, und ich weiß recht gut, dass des Fettes wegen mancher Gesang ein wenig geölt aussieht. Sobald er den Sonnenschein nicht mehr auf der Straße, sondern an den Häusern liegen sah, so gab er der Mutter die nötigen Gelder zum Haushalten und lief ins Freie, um sich es ruhig auszumalen, wie er's künftig haben werde. Im Herbst, im Winter, an den 3 heiligen Festen, unter den Schulkindern und unter seinen eigenen. Und doch sind das bloß Wochentage. Der Sonntag aber brennt in einer Glorie, die kaum auf ein Altarblatt geht. Nur am Sonntag durft er mit seiner Justina spazieren gehen. Vorher nahm er das Abendessen beim Schwiegervater ein, aber mit schlechtem Nutzen. Schon unter dem Tischgebet wurde sein Hundshunger matt und unter den Allotriis darauf gar unsichtbar. Wenn ich es lesen könnte, so könnte ich das ganze Konterfei dieses Abends aus seiner Messiade haben, in die er ihn, ganz wie er war, im 6. Gesang hineingeflochten, so wie alle großen Skribenten ihren Lebenslauf, ihre Weiber, Kinder, Äcker, Vieh in ihre Opera Omnia stricken. Er dachte, in der gedruckten Messiade stehe der Abend auch. In seiner wird es episch ausgeführt sein, dass die Bauern auf den Rheinen warteten und den Schuss der Halme maßen und ihn über das Wasser herüber als ihren neuen, wohlverordneten Kantor grüßten, dass die Kinder auf Blättern schalmeiten und den Batzenflöten stießen und dass alle Büsche und Blumen und Blütenkelche vollstimmig besetzte Orchester waren, aus denen allen etwas heraussang oder summte oder schnurrte und dass alles zuletzt so feierlich wurde, als hätte die Erde selber einen Sonntag, in dem die Höhen und Wälder um diesen Zauberkreis rauchten und in dem die Sonne gen Mitternacht durch einen illuminierten Triumphbogen hinunter und der Mond gen Mittag durch einen blassen Triumphbogen heraufzog. O du Vater des Lichts, mit wie viel Farben und Strahlen und Leuchtkugeln fassest du deine bleiche Erde ein. Die Sonne kroch jetzt ein zu einem einzigen roten Strahle, der mit dem Widerscheine der Abendröte auf dem Gesichte der Braut zusammenkam. Und diese, nur mit stummen Gefühlen bekannt, sagte zu Wutz, dass sie in ihrer Kindheit sich oft gesehnt hätte, auf den roten Bergen der Abendröte zu stehen und von ihnen mit der Sonne in die schönen rot gemalten Länder hinunterzusteigen, die hinter der Abendröte lägen. Unter dem Gebetläuten seiner Mutter legte er seinen Hut auf die Knie und sah, ohne die Hände zu falten, an die rote Stelle am Himmel, wo die Sonne zuletzt gestanden, und hinab in den ziehenden Strom, der tiefe Schatten trug. Und es war ihm, als läutete die Abendglocke die Welt und noch einmal seinen Vater zur Ruhe. Zum ersten und letzten Male in seinem Leben stieg sein Herz über die irdische Szene hinaus, und es rief, schien ihm, etwas aus den Abendtönen herunter, er werde jetzo vor Vergnügen sterben. Heftig und verzückt umschlang er seine Braut und sagte, wie lieb habe ich dich, wie ewig lieb. Vom Flusse klang es herab wie Flötengetön und Menschengesang und zog näher. Außer sich drückte er sich an sie an und wollte vereinigt vergehen und glaubte, die Himmelstöne hauchten ihrer beiden Seelen aus der Erde weg und dufteten sie wie Taufunken auf den Auen Edens nieder. Es sang, o wie schön ist Gottes Erde und wert darauf vergnügt zu sein. Drum will ich, bis ich Asche werde, mich dieser schönen Erde freuen. Es war aus der Stadt eine Gondel mit einigen Flöten und singenden Jünglingen. Er und Justine wanderten am Ufer mit der ziehenden Gondel und hielten ihre Hände gefasst, und Justine versuchte leise nachzusingen. Mehrere Himmel gingen neben ihnen. Als die Gondel um eine Erdzunge voll Bäume herumschiffte, hielt Justine ihn sanft an, damit sie nicht nachkämen. Und da das Fahrzeug dahinter verschwunden war, fiel sie ihm mit dem ersten errötenden Kusse um den Hals. Jeden Morgen schien ihn der Gedanke wie Tageslicht an, dass er dem Hochzeitstage, dem 8. Junius, sich um eine Nacht näher geschlafen. Und am Tage lief die Freude mit ihm herum, dass er durch die paradiesischen Tage, die sich zwischen ihn und sein Hochzeitsbett gestellt, noch nicht durch wäre. So hielt er wie der metaphysische Esel den Kopf zwischen zwei Heubündeln, zwischen der Gegenwart und Zukunft. Aber er war kein Esel oder Scholastiker, sondern graste und rupfte an beiden Bündeln auf einmal. Ich breche hier ab, weil ich noch überlegen will, ob ich seinen Hochzeitstag abzeichne oder nicht. Aber wahrhaftig, ich bin weder seinem Ehrentage beigewohnt noch einem eigenen. Ich will ihn also bestens beschreiben und mir, ich hätte sonst gar nichts, eine Lustpartie zusammenmachen. Wir müssen schon am Sonnabend ins Schul- und Hochzeitshaus gucken, um die Prämissen dieses Rüsttags zum Hochzeitstag ein wenig vorher wegzuhaben. Am Sonntag haben wir keine Zeit dazu. So ging auch die Schöpfung der Welt nach den älteren Theologen darum in 6 Tagwerken und nicht in einer Minute vor, damit die Engel das Naturbuch, wenn es allmählich aufgeblättert würde, leichter zu übersehen hätten. Am Sonnabend rennt der Bräutigam auffallend in 2 Corporibus Piis aus und ein, im Pfarr- und Schulhaus, um 4 Sessel aus jenem in dieses zu schaffen. Er borgte diese Gestelle dem Senior ab, um den Kommodator selbst darauf zu weisen als seinen Fürstbischof und die Seniorin als Frau Patin der Braut und den Subpräfektus aus dem Alumneum und die Braut selbst. Die Gesetze des Romans würden verlangen, dass das Schulmeisterlein sich anzöge, und sich auf eine Wiese unter ein wogendes Zudeck von Gras und Blumen streckte und dadurch ein Traum der Liebe nach dem anderen hindurch senk und bräche. Allein er rupfte Hühner und Enten ab, spaltete Kaffee und Bratenholz und die Braten selbst, kredenzte am Sonnabend den Sonntag und dekretierte und vollzog in der blauen Schürze seiner Schwiegermutter 50 Küchenverordnungen und sprang, den Kopf mit Papilloten gehörnt und das Haar wie einen Eichhörnchenschwanz emporgebunden, hinten und vorn und überall herum, denn ich mache nicht alle Sonntage Hochzeit, sagt er. Wutz berichtet sowohl in seiner wutzischen Urgeschichte als in seinem Lesebuch für Kinder mittleren Alters, dass abends um 7 Uhr, da der Schneider dem Hümen neue Hosen und Gilet und Rock anprobierte, schon alles blank und metrisch und neu geboren war, ihn selber ausgenommen. Eine unbeschreibliche Ruhe sitzt auf jedem Stuhl und Tisch eines neugestellten, brillantierten Zimmers. In einem chaotischen denkt man, man müsse noch diesen Morgen ausziehen aus dem aufgekündigten Logement. Über seine Nacht, sowie über die folgende, fliegen ich und die Sonne hinüber und wir begegnen ihm, wenn er am Sonntage, gerötet und elektrisiert vom Gedanken des heutigen Himmels, die Treppe herabläuft in die anlachende Hochzeitsstube hinein, die wir alle gestern mit so vieler Mühe und Tinte aufgeschmückt haben, vermittels Schönheitswasser, Mouchoir de Venus und Schminklappen, Puderkasten, Topf mit Sand und anderem Toilettenschliff und Geschirr. Er war in der Nacht 7-mal aufgewacht, um sich 7-mal auf den Tag zu freuen, und 2 Stunden früher aufgestanden, um beide Minute für Minute aufzuessen. Endlich lag der himmelblaue Rock, die Livreefarbe der Müller und Schulmeister, mit geschwärzten Knopflöchern und die plättende Hand seiner Mutter, die alle Brüche hob, am Leibe des Schulmeisterleins. Und es darf nur Hut und Gesangbuch nehmen. Und jetzt, ich weiß gewiss auch, was Pracht ist, fürstliche bei fürstlichen Vermählungen, das Kanonieren, Illuminieren, Exerzieren, Frisieren dabei, aber mit der wutzischen Vermählung stelle ich doch dergleichen nie zusammen. Sehet nur dem Mann hinten nach, der den Sonnen- und Himmelsweg zu seiner Braut geht und auf den anderen Weg drüben nach dem Alumneum schaut und denkt, wer hätt's vor 4 Jahren gedacht. Ich sage, gehet ihm nach. Tut es nicht auch die Auenthaler Pfarrmagd, ob sie gleich Wasser trägt, und hängt einen solchen prächtigen vollen Anzug bis auf jede Franse in ihren Gehirn- und Kleiderkammern auf? Hat er nicht eine gepuderte Nasen- und Schuhspitze? Sind nicht die roten Torflügel seines Schwiegervaters aufgedreht? Und schreitet er nicht durch diese ein, indes die von der Haarkünstlerin abgefertigte Verlobte durch das Hoftürchen schleicht? Und stoßen sie nicht so möbliert und überpudert aufeinander, dass sie das Herz nicht haben, sich guten Morgen zu bieten. Denn haben beide in ihrem Leben etwas Prächtigeres und Vornehmeres gesehen als sich einander heute? Ist in dieser verzeihlichen Verlegenheit nicht der lange Span ein Glück, den der kleine Bruder zugeschnitzt und den er der Schwester hinreckt, damit sie darum wie um einen Weinpfahl die Blumenstaude und Geruchsquaste für des Kantors Knopfloch winde und gürte. Werden neidsüchtige Damen meine Freunde bleiben, wenn ich meinen Pinsel eintunke und ihnen damit vorfärbe die Parüre der Braut, das zitternde Gold statt der Zitternadel im Haar, die 3 goldenen Medaillons auf der Brust mit den Miniaturbildern der deutschen Kaiser? In manchen deutschen Gegenden tragen die Mädchen 3 Dukaten am Halse und tiefer die in Knöpfe zergossenen Silberbarren. Ich könnte aber den Pinsel fast jemand an den Kopf werfen, wenn mir beifällt, mein Wutz und seine gute Braut werden mir, wenn's abgedruckt ist, von den Koketten und anderem Teufelszeuge gar ausgelacht. Glaubt ihr denn aber, ihr städtischen, destillierten und tätowierten Seelenverkäuferinnen, die ihr alles an Mannspersonen messet und liebt, ihr Herz ausgenommen, dass ich oder meine meisten Herren Leser dabei gleichgültig bleiben könnten, oder dass wir nicht alle eure gespannten Wangen, eure zuckenden Lippen, eure mit Witz und Begierde sengenden Augen und eure jedem Zufall gefügigen Arme und selbst eure empfindsamen Deklamatorien mit Spaß hingeben für einen einzigen Auftritt, wo die Liebe ihre Strahlen in dem Morgenrot des Schämens bricht, wo die unschuldige Seele sich vor jedem Aug entkleidet, ihr eigenes ausgenommen, und wo 100 innere Kämpfe das durchsichtige Angesicht beseelen, und kurz, worin mein Brautpaar selbst agierte, da der alte lustige Kauz von Schwiegervater beider gekräuselten und weißblühenden Köpfe habhaft wurde und sie gescheit zu einem Kuss zusammenlenkte. Dein freudiges Erröten, lieber Wutz, und dein verschämtes, liebe Justine. Wer wird überhaupt diesen und dergleichen Sachen kurz vor seinen Sponsalien schärfer nachdenken und nachher delikater spielen als gegenwärtiger Lebensbeschreiber selber? Der Lärm der Kinder und Büttner auf der Gasse und der Rezensenten in Leipzig hindern ihn hier, alles ausführlich herzusetzen, die prächtigen Eckenbeschläge und dreifachen Manschetten, womit der Bräutigam auf der Orgel jede Zeile des Chorals versah, den hölzernen Engelfittich, woran er seinen Chorhut zum Chor hinaushing, den Namen Justine an den Pedalpfeifen, seinen Spaß und seine Lust, da sie einander vor der Kirchenagende, der Goldenen Bulle und dem Reichsgrundgesetze des Eheregiments die rechten Hände gaben und da er mit seinem Ringfinger ihre hohle Hand gleichsam hinter einem Bettschirm neckte. Und den Eintritt in die Hochzeitsstube, wo vielleicht die größten und vornehmsten Leute und Gerichte des Dorfs einander begegneten, ein Pfarrer, eine Pfarrerin, ein Subpräfektus und eine Braut. Es wird aber Beifall finden, dass ich meine Beine auseinandersetze und damit über die ganze Hochzeitstafel und Hochzeitstrift und über den Nachmittag wegschreite, um zu hören, was sie abends angeben. Einen oder den anderen Tanz gibt der Subpräfektus an. Es ist im Grunde schon alles außer sich. Ein Tabaksheerrauch und ein Suppendampfbad woget um drei Lichter und scheidet einen vom anderen durch Nebelbänke. Der Violoncellist und der Violinist streichen fremdes Gedärm weniger, als dass sie eigenes füllen. Auf der Fensterbrüstung guckt das ganze Auental als Galerie zappelnd herein und die Dorfjugend tanzt draußen 30 Schritt von dem Orchester entfernt, im Ganzen recht hübsch. Die alte Dorflabonne schreiet ihre wichtigsten Personalien der Seniorin vor und diese nieset und hustet die ihrigen los. Jede will ihre historische Notdurft früher verrichten und sieht ungern die andere auf dem Stuhl sesshaft. Der Senior sieht wie ein Schoßjünger des Schoßjüngers Johannes aus, welchen die Maler mit einem Becher in der Hand abmalen, und lacht lauter, als er predigt. Der Präfektus schießt als Elegant herum und ist von niemandem zu erreichen. Mein Maria plätschert und fährt unter in allen vier Flüssen des Paradieses, und des Freudenmeeres Wogen heben und schaukeln ihn allmächtig. Bloß die eine Brautführerin mit einer zu zarten Haut und Seele für ihren schwielen vollen Stand hört die Freudentrommel wie von einem Echo gedämpft und wie bei einer Königsleiche mit Flor bezogen, und die stille Entzückung spannt in Gestalt eines Seufzers die einsame Brust. Mein Schulmeister, er darf zweimal im Küchenstück herumstehen, tritt mit seiner Trauungshälfte unter die Haustür, dessen Dessus de Porte ein Schwalbenglobus ist, und schaut auf zu dem schweigenden, glimmenden Himmel über ihm und denkt, jede große Sonne guckte herunter wie ein Auentaler und zu seinem Fenster herein. Schiffe fröhlich über deinen verdünstenden Tropfen Zeit. Du kannst es. Aber wir können's nicht alle. Die eine Brautführerin kann's auch nicht. Ach, wär ich wie du an einem Hochzeitsmorgen dem ängstlichen, den Blumen abgefangenen Schmetterling begegnet, wie du der Biene im Blütenkelch, wie du der um 7 Uhr abgelaufenen Turmuhr, wie du dem stummen Himmel oben und dem lauten unten. So hätt ich ja daran denken müssen, dass nicht auf dieser stürmenden Kugel, wo die Winde sich in unsere kleinen Blumen wühlen, die Ruhestätte zu suchen sei, auf der uns ihre Düfte ruhig umfließen oder ein Auge ohne Staub zu finden, ein Auge ohne Regentropfen, die jene Stürme an uns werfen. Und wäre die blitzende Göttin der Freude so nah an meinem Busen gestanden, so hätte ich doch auf jene Aschenhäufchen hinübergesehen, zu denen sie mit ihrer Umarmung aus der Sonne gebürtig und nicht aus unseren Eiszonen schon die armen Menschen verkalkte. Und oh, wenn mich schon die vorige Beschreibung eines großen Vergnügens so traurig zurückließ, so müsst ich, wenn erst du, aus ungemessenen Höhen in die tiefe Erde hineinreichende Hand, mir eines, wie eine Blume auf einer Sonne gewachsen, herniederbrächtest, auf diese Vaterhand die Tropfen der Freude fallen lassen und mich mit dem zu schwachen Auge von den Menschen wegwenden. Jetzt, da ich dieses sage, ist Wutzens Hochzeit längst vorbei. Seine Justine ist alt und er selber auf dem Gottesacker. Der Strom der Zeit hat ihn und alle diese schimmernden Tage unter 4-5-fachem Bodensatz gedrückt und begraben. Auch an uns steigt dieser beerdigende Niederschlag immer höher auf. In 3 Minuten erreicht er das Herz und überschichtet mich und euch. In dieser Stimmung sinne mir keiner an, die vielen Freuden des Schulmeisters aus seinem Freudenmanuale mitzuteilen, besonders seine Weihnachtskirchweih- und Schulfreuden. Es kann vielleicht noch geschehen in einem Posthumus von Postskript, das ich nachliefere, aber heute nicht. Heute ist's besser, wir sehen den vergnügten Wutz zum letzten Mal lebendig und tot und gehen dann weg. Ich hätte überhaupt, ob ich gleich 30-mal vor seiner Haustür vorübergegangen war, wenig vom ganzen Manne gewusst, wenn nicht am 12. Mai vorigen Jahres die alte Justine unter ihr gestanden wäre und mich, da sie mich im Gehen meine Schreibtafel vollarbeiten sah, angeschrien hätte, ob ich nicht auch ein Büchermacher wäre. Was sonst, Liebe, versetzte ich, jährlich mache ich dergleichen und schenk alles nachher dem Publiko. So möcht ich denn, fuhr sie fort, mich auf ein Stündchen zu ihrem Alten hinein bemühen, der auch ein Buchmacher sei, mit dem es aber elend aussehe. Der Schlag hatte dem Alten, vielleicht weil er eine Flechte Taler groß am Nacken hineingeheilt oder vor Alter, die linke Seite gelähmt. Er saß im Bette an einer Lehne von Kopfkissen und hatte ein ganzes Warenlager auf dem Deckbette vor sich. Ein Kranker tut wie ein Reisender. Und was ist da anders? Sogleich mit einem jeden bekannt. So nah mit dem Fuße und Auge an erhabeneren Welten macht man in dieser räudigen keine Umstände mehr. Er klagte, es hätte sich seine Alte schon seit 3 Tagen nach einem Bücherschreiber umschauen müssen, hätte aber keinen ertappt, außer eben. Er müsse aber einen haben, der seine Bibliothek übernehme, ordne und inventiere und der an seine Lebensbeschreibung, die in der ganzen Bibliothek wäre, seine letzten Stunden, falls er sie jetzt hätte, zur Komplettierung gar hinanstieße, denn seine Alte wäre keine Gelehrtin und seinen Sohn hätte er auf 3 Wochen auf die Universität Heidelberg gelassen. Seine Aussaat von Blattern und Runzeln gab seinem runden kleinen Gesichtchen äußerst fröhliche Lichter. Jede schien ein lächelnder Mund. Aber es gefiel mir und meiner Semiotik nicht, dass seine Augen so blitzten, seine Augenbrauen und Mundecken so zuckten und seine Lippen so zitterten. Es ist leicht begreiflich, dass seine größte Krankenlabung ein alter Kalender war und die abscheulichen 12-Monats-Kupfer desselben. In jedem Monat des Jahres machte er sich, ohne vor einem Galerieinspektor den Hut abzunehmen oder an ein Bilderkabinett zu klopfen, mehr malerische und artistische Luft als andere Deutsche, die abnehmen und anklopfen. Er durchwanderte nämlich die 11-Monats-Vignetten, die des Monats, worin er wanderte, ließ er weg, und fantasierte in die Holzschnittauftritte alles hinein, was er und sie nötig hatten. Es musste ihn freilich in gesunden und kranken Tagen letzen, wenn er im Jänner-Winterstück auf dem abgerupften schwarzen Baum herumstieg und sich mit der Fantasie unter den auf der Erde aufdrückenden Wolkenhimmel stellte, der über den Winterschlaf der Wiesen und Felder wie ein Betthimmel sich hinüberkrümmte. Der ganze Junius zog sich mit seinen langen Tagen und langen Gräsern um ihn herum, wenn er seiner Einbildung den Junius-Landschaft-Holzschnitt ausbrüten ließ, auf welchem kleine Kreuzchen, die nichts als Vögel sein sollten, durch das graue Druckpapier flogen und auf dem der Holzschneider das fette Laubwerk zu Blättergerippen mazerierte. Allein wer Fantasie hat, macht sich aus jedem Abschnitzel eine wundertätige Reliquie, aus jedem Eselskinnbacken eine Quelle. Die 5 Sinne reichen ihr nur die Kartons, nur die Grundstriche des Vergnügens oder Missvergnügens. Den Mai überblätterte der Patient, weil er ohnehin um das Haus draußen stand. Die Kirschblüten, womit der Wonnemond sein grünes Haar besteckt, die Maiblümchen, die als Vorsteckrosen über seinem Busen duften, beroch er nicht, der Geruch war weg, aber er besah sie und hatte einige in einer Schüssel neben seinem Krankenbette. Ich blieb den ganzen Tag da und sagte abends, ich könnte in der Nacht wachen. Sein lebhaftes Gehirn und sein zuckendes Gesicht hatten mich fest überzeugt, in der Nacht würde der Schlag sich wiederholen, es geschah aber nicht, welches mir und dem Schulmeisterlein ein wesentlicher Gefallen war. Denn es hatte mir gesagt, auch in seinem letzten Traktätchen stets, nichts wäre schöner und leichter, als an einem heiteren Tage zu sterben. Die Seele sehe durch die geschlossenen Augen die hohe Sonne noch und sie fliege aus dem vertrockneten Leib in das weite blaue Lichtmeer draußen. Hingegen in einer finstern brüllenden Nacht aus dem warmen Leibe zu müssen, den langen Fall ins Grab so einsam zu tun, wenn die ganze Natur selber da säße und die Augen sterbend zu hätte, das wäre ein zu harter Tod. Um 22:30 Uhr nachts kamen Wutzens 2 beste Jugendfreunde noch einmal vor sein Bett. Der Schlaf und der Traum, um von ihm gleichsam Abschied zu nehmen. Oder bleibt ihr länger und seid ihr 2 Menschenfreunde es vielleicht, die ihr den ermordeten Menschen aus den blutigen Händen des Todes holet und auf euren wiegenden Armen durch die kalten unterirdischen Höhlungen mütterlich traget ins helle Land hin, wo ihn eine neue Morgensonne und neue Morgenblumen in waches Leben hauchen. Ich war allein in der Stube. Ich hörte nichts als den Atemzug des Kranken und den Schlag meiner Uhr, die sein kurzes Leben wegmaß. Der gelbe Vollmond hing tief und groß im Süden und bereifte mit seinem toten Lichte die Maiblümchen des Mannes und die stockende Wanduhr und die grüne Haube des Kindes. Der weiße Kirschbaum vor dem Fenster malte auf dem Grund von Mondlicht aus Schatten einen bebenden Baumschlag in die Stube. Am stillen Himmel wurde zuweilen eine fackelnde Sternschnuppe niedergeworfen und sie verging wie ein Mensch. Es fiel mir bei, die nämliche Stube, die jetzt der schwarz ausgeschlagene Vorsaal des Grabes war, wurde morgen vor 43 Jahren am 13. Mai vom Kranken bezogen, an welchem Tage seine elysischen 8 Wochen angegangen. Ich sah, dass der, dem damals dieser Kirschbaum Wohlgeruch und Träume gab, dort in drückendem Traume geruchlos liege, und vielleicht noch heute aus dieser Stube ausziehe, und dass alles, alles vorüber sei, und niemals wiederkomme. Und in dieser Minute fing Wutz mit dem ungelähmten Arm nach etwas, als wollt er einen entfallenden Himmel erfassen. Und in dieser zitternden Minute knisterte der Monatszeiger meiner Uhr und fuhr, weil es 12 Uhr war, vom 12. Mai zum 13. über. Der Tod schien mir meine Uhr zu stellen. Ich hörte ihn, den Menschen und seine Freuden kauen, und die Welt und die Zeit schienen in einem Strom von Moder sich in den Abgrund hinabzubröckeln. Ich denke an diese Minute bei jedem mitternächtlichen Überspringen meines Monatszeigers. Aber sie trete nie mehr unter die Reihe meiner übrigen Minuten. Der Sterbende, er wird kaum diesen Namen mehr lange haben, schlug 2 lodernde Augen auf und sah mich lange an, um mich zu kennen. Ihm hatte geträumt, er schwankte als ein Kind auf einem Lilienbeete, das unter ihm aufgewallet. Dieses wäre zu einer emporgehobenen Rosenwolke zusammengeflossen, die mit ihm durch goldene Morgenröte und über rauchende Blumenfelder weggezogen. Die Sonne hätte mit einem weißen Mädchengesicht ihn angelächelt und angeleuchtet und wäre endlich in Gestalt eines von Strahlen umflogenen Mädchens seiner Wolke zugesunken, und er hätte sich geängstigt, dass er den linken gelähmten Arm nicht um und an sie bringen können. Darüber wurde er wach aus seinem letzten oder vielmehr vorletzten Traum. Denn auf dem langen Traum des Lebens sind die kleinen bunten Träume der Nacht wie Fantasieblumen gestickt und gezeichnet. Der Lebensstrom nach seinem Kopfe wurde immer schneller und breiter. Er glaubte immer wieder verjüngt zu sein, den Mond hielt er für die bewölkte Sonne. Es kam ihm vor, er sei ein fliegender Taufengel, unter einem Regenbogen an einer Dotterblumenkette aufgehangen, im unendlichen Bogen auf- und niederwogend, von der 4-jährigen Ringgeberin über Abgründe zur Sonne aufgeschaukelt. Gegen 4 Uhr morgens konnte er uns nicht mehr sehen, obgleich die Morgenröte schon in der Stube war. Die Augen blickten versteinert vor sich hin. Eine Gesichtszuckung kam auf die andere. Den Mund zog eine Entzückung immer lächelnder auseinander. Frühlingsfantasien, die weder dieses Leben erfahren noch jenes haben wird, spielten mit der sinkenden Seele. Endlich stürzte der Todesengel den blassen Leichenschleier auf sein Angesicht und hob hinter ihm die blühende Seele mit ihren tiefsten Wurzeln aus dem körperlichen Treibkasten voll organisierter Erde. Das Sterben ist erhaben. Hinter schwarzen Vorhängen tut der einsame Tod das stille Wunder und arbeitet für die andere Welt. Und die Sterblichen stehen da mit nassen, aber stumpfen Augen neben der überirdischen Szene. »Du guter Vater«, sagte seine Witwe, »wenn dir es jemand vor 43 Jahren hätte sagen sollen, dass man dich am 13. Mai, wo deine 8 Wochen angingen, hinaustragen würde.« »Seine 8 Wochen«, sagte ich, »gehen wieder an, dauern aber länger.« Als ich um 11 Uhr fortging, war mir die Erde gleichsam heilig, und Tote schienen neben mir zu gehen. Ich sah auf zum Himmel, als könnte ich im endlosen Äther nur in einer Richtung den Gestorbenen suchen. Und als ich oben auf dem Berge, wo man nach Auental hineinschaut, mich noch einmal nach dem Leidenstheater umsah, und als ich unter den rauchenden Häusern bloß das Trauerhaus unbewölkt dastehen und den Totengräber oben auf dem Gottesacker das Grab aushauen sah, und als ich das Leichenläuten seinetwegen hörte und daran dachte, wie die Witwe im stummen Kirchturm mit rinnenden Augen das Seil unten reiße, so fühlt ich unser aller Nichts und schwur, ein so unbedeutendes Leben zu verachten, zu verdienen und zu genießen. Wohl dir, lieber Wutz, dass ich, wenn ich nach Auental gehe und ein berastes Grab aussuche und mich darüber kümmere, dass die in dein Grab beerdigte Puppe des Nachtschmetterlings mit Flügeln daraus kriecht, dass dein Grab ein Lustlager bohrender Regenwürmer, rückender Schnecken, wirbelnder Ameisen und nagender Räubchen ist, indes du tief unter allen diesen mit unverrücktem Haupte auf deinen Hobelspänen liegst und keine liebkosende Sonne durch deine Bretter und deine mit Leinwand zugeleimten Augen bricht. Wohl dir, dass ich dann sagen kann, als er noch das Leben hatte, genoss er's fröhlicher wie wir alle. Es ist genug, Freunde. Es ist 12 Uhr. Der Monatszeiger sprang auf einen neuen Tag und erinnerte uns an den doppelten Schlaf, an den Schlaf der kurzen und an den Schlaf der langen Nacht.